Hallo, hallo, hallo, Sie können hier nicht Ihr Paket abstellen. Na doch, ich habe auch eine Fahrkarte. Passt jetzt vielleicht nicht so zum Thema, aber ich kenne jemanden, der hat mehr als 6 Jahre keinen Verkehr gehabt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan. Habemus Renatum, non novus sed fidelis et semper presens. Renatus primus pontifex podcastus. Und hier ist er live direkt, unfehlbar wie immer. Moin René. Ja, hallo Stefan und hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Meine Damen und Herren, Brüder und Schwestern in Mikrofonia. Er kommt nicht aus dem Vatikan, sondern aus Berlin-Neukölln. Er ist nicht unfehlbar, aber unersetzlich. Der dritte Arm unseres auditiven Segens. Willkommen, Marc, den Allgegenwärtigen. Hallo. Ich wünsche euch eine gesegnete Dreifaltigkeit, wenn ich auch nicht weiß, warum ihr hier die Papstwahl so thematisieren müsst. Ja. Ich hoffe, ich habe es ordnungsgemäß abgelesen. Sehr gut. Tja, ja. Stefan, René, da ist er. Das Moin. Erinnert mich doch an diesen Witz. Irgendwie, da kommt ein Mann, irgendwie wird gestorben. Ein Mann wird gestorben. Ja. Das ist wichtig, das müsst ihr euch merken. Ja. Ne? Also er ist noch nicht gestorben, er wird gestorben. Dann. Welche oder Zeitraum auch ist das? Anschließend befindet er sich in The, weil das ist ja auch teilweise ein englischer Podcast, in The Hölle. Aha, das ist, in The Hölle. Aber jetzt wird es interessant, Leute. Warte. Was denn? Wir müssen gestehen, Marc, wir haben letzte Folge ausgenutzt und keine einzige englische Vokabel ins Deutsch übersetzt. Nicht. Nee. Die Seitenhiebe hast du aber mitbekommen in der Folge. Du hast sie ja wahrscheinlich gehört. Das ist Ende bringen. Ich wollte das zum Teil, ja. So die Hälfte habe ich gehört, glaube ich. Okay. Man kommt ja zunächst, weil man muss ja ständig irgendwelche Witze erzählen. So wie zum Beispiel der Mann, der gerade gestorben wird. Und dann in The Hölle kommt und er guckt sich da um und denkt so, Mensch, das sieht ja fast aus wie zu Hause, ist so alt wunderbar. Kriegt man da drüben Eisdiele? Oh, kriegt man, die bezahlen ja kein Geld, die kriegen das so. Sehr hübsche Menschen gehen durch wunderbares Wetter, alles grünt und blüht. Und denkt so, das ist so schön. Aber da drüben auf der anderen Straßenseite, da steht irgendwie so ein Bauzaun, da geht er hin und dahinter Lava waben, Seelen in Qualen, die sich darin winden. Und denkt so, boah, was ist das denn? Dreht sich um und sieht so einen Typen, so einen Gehörnten. Also sagen Sie, entschuldigen Sie, sind Sie der? Ja, ich war schon mal im Fernsehen. Sind Sie der? Ja, ich bin der Teufel. Sie haben bestimmt eine Frage. Ja, sage ich, das ist ja wirklich sehr angenehm hier, aber sagen Sie mal, was ist denn das da hinter dem Bauzaun? Na, das ist für die Katholiken, die wollen das so. So. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als auch ich begrüße euch da draußen zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Heute an diesem wunderschönen 14. Mai 2025. Yes. Folge 164 haben wir schon gesagt, aber wir dürfen an der Stelle nicht unterschlagen, dass es die 300. Folge war, die ich soeben gehört hatte, von unserem befreundeten Podcast Gemischtes Hack. Ja. Mhm. Dann gratulieren wir. Gemischtes Hack zur 300. Folge. Absolut. Und damit zurück ins Studio. Ach nein, das geht ja nicht, weil wir sind hier heute draußen. Wir sind wieder on Tour. Genau. Außentermin. Und René klickt schön mit seinem Kugelschreiber. Die alte Mikrofonaufnahme-Macke. René hat nur eine Aufgabe in diesem Podcast und das ist nicht mit dem Stift deswegen, zu klicken. Deswegen wurde mir auch der Big Crystal gestellt, der nämlich keinen Ticker hat. So ist es. Ja, Leute, letzte Folge ohne Marc, jetzt wieder mit Marc. Achso, ich dachte, letzte Folge ohne Marc. Achso, das Komma habe ich falsch gesetzt. Egal. Genau. Ja, Marc ist wieder da. Letzte Folge ohne Marc. Ja. Punkt, Ende. Nee, Quatsch. Soll ich es auch nochmal sagen? Nein, oder? Schön, dass du wieder da bist. Wir hoffen, dir geht's gut. Du hast die freie Zeit ohne uns gut genutzt. Ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ja. Aber wir haben ja mitbekommen, deine Abwesenheit war aufgrund eines vollen Terminkalenders. Ja, in der Tat. Momentan bin ich ein bisschen landunter. Ich wäre auch gern mal so viel beschäftigt wie du. Hätte auch gern so viele Hobbys. Mit René einen Termin zu vereinbaren, das ist ja wie ein Sechser am Lotto. Was denn heute Sechser am Lotto? Was denn erfolgreich gewesen, deine ganzen keine Ahnung, ob der Menge oder auch Fülle an Terminen, kann ich mich nicht daran erinnern, was denn vor 14 Tagen da war. Ach cool. Da müsste ich mal ins Handy gucken. Du warst ja 4 Wochen nicht da. Richtig. Gibt es denn irgendeinen Highlight? Wir haben uns jetzt 4 Wochen nicht gesehen. Genau. Aha. Und trotzdem wieder erkannt. Bin ich mathematisch da falsch? Sind es vielleicht nur 3 Wochen? Diesmal ist es korrekt, René. Ja. gibt es denn irgendwas Herausragendes in diesen 4 Wochen, die wir uns nicht gesehen haben? Dass wir uns 4 Wochen nicht gesehen haben. Ja, nee, hab mich gut erholt natürlich. Das ja, du siehst doch echt frisch aus. Ja. Tja, danke. Zu viel Urlaub tut dir nicht gut. Ja, Urlaub. Ja, du musst ja auch sein Alter bedenken. Es war nur podcastfreie Zeit. Von Urlaub kann natürlich nicht die Rede sein. Ja. Ihr wisst ja, jeden Tag über und über mit Dreck übersät, weil man im Garten so viel tut und macht. Genau. Es war irgendwas war. Gut, aber deine Gartenarbeiten, haben wir ja schon gelernt, haben nichts mit Erde, Natur oder sonstigem zu tun. Wahrscheinlich hast du einen Betonmischer in Bedienung gehabt. Nö. Nee, was gibt's wirklich, denn? Okay. Wirklich umgraben. Du hast Muttererde umgegraben? Ja. Muttererde umgegraben. Ja, und? Ja, was? Hast du schon was reingesetzt? Nein. Ich würde es vorzüchten. Momentan geht es tatsächlich nach wie vor nur darum, die Baustelle in einen Zustand zu bringen, wo man den Abriss beenden und den Aufbau beginnen kann. Wir haben keinen Garten, wir haben eine wunderschöne Baustelle. Ja, so ist es. Und der Bauzaun weg kann. Ein paar Wochen und Monate wird es genau so sein. Mhm. Aber das geht völlig in Ordnung. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Das genug stimmt. Vom Garten. Mensch. Gut. So viel Papstbezug. Also sind. so viel Papstbezug. Dann kannst du deinen Gesprächsstab an Stefan übergeben. Dann ist Stefan jetzt dran mit erzählen. Leg los, komm. Das war der Stab. Aua. Gut. Aua, mit ins Gesicht. Ja. Was war hast los? Du wieder Kuchen gegessen? Vorhin habe ich ein Stück Erdbeertorte gegessen. Yum. Wieder Koppenrad und Wiese? Nein, nur Tiefkühlkost von, keine Ahnung. Koppenrad ist auch Tiefkühlkost. Ja, weiß ich. Aber nee. TK, wie der Profi sagt. Das war meine Kaffeemahlzeit. Aber ich habe mir gedacht, wenn Marc so seinen Garten da irgendwie umbaut und das Häuschen neu macht, abdichtet, das kann ich auch, aber brauche ich keinen Garten für, das mache ich einfach in meiner Wohnung. Ui. So. Warst du handwerklich tätig? Das Projekt kommt jetzt in Fahrt. Es waren teure 2 Wochen. Wieso? Muss ich ehrlich sagen. Die teuersten. Hast du Möbel oder mehr so Teppich? Was? Hast du gemalert? Teppich, Wandfarbe, neue Couch gekauft, neue Wohnwand gekauft fürs Wohnzimmer. Wohnwand? Ja, also im Prinzip ein Schrank. Stefan, bleibst du wenigstens sonst der Alte? Vielleicht, mal gucken. Nein, das war schon echt krass. Ich bin froh, dass diese Etappe vorbei ist. Aber an Elektrik und Wasser warst du nicht dran. Noch nicht. Aber hast du gemalert? Noch nicht, das kommt erst. Ach, das machst du jetzt? In 1,5 Wochen. Das mache natürlich nicht ich mit meinen 2 linken Händen und Füßen, sondern das macht ein Profi. Oh, okay. Und da freue ich mich schon drauf. mit Arbeiten zugucken. Das ist der erste Schritt, wenn dann sozusagen die Farbe dran ist, die neue. Das wird ganz anders aussehen. Danach kommt der Teppich raus, dann kommt der neue Teppich rein. Spannend. Dann kommt die neue Couch. Gibt es irgendwelche Highlights in der Veränderung, die du vornimmst? Besondere Tapetenfarbe? Was für ein Grau wird die Wand diesmal haben? Es wird kein Grau, es wird so einen leichten Beige-Ton geben. Ah, ja. Sehr interessant. Beige passt aber auch zu deinem fortgeschrittenen Alter. Ja, wir nähern uns ja dir langsam an, Max. wir rennen ja dir hinterher. Nein, muss man ja auch sagen. Ja. Bin ja auch schon lange in meiner Wohnung. Teppich wird gräulich. Genau. Und bestimmter Teppich, so ein hoher Teppich. Schön flauschig. Langflorig. Schön flauschig, so einen, gemütlich. Den du kämmen musst. Ein Fußschmeichler. Ja, genau. Soll ja schön warm und gemütlich sein. Und neue Couch auch ganz anders, viel kleiner jetzt. Weil ich habe ja jetzt so eine Riesen-Couch. Ja, und ist doch schön zum Lümmeln. Die nimmt zu viel Platz weg. Genau. Man will auch mal ordentlich zocken. Und da kann ich auch eine Story erzählen. Ich habe lange überlegt, gebe ich die Couch weg oder nicht? Behalte ich sie? Lasse ich sie vielleicht ein bisschen aufwerten, aufpolstern? Sie dann zu verkaufen? Nee. Und ich habe auch mich erkundigt, habe ein paar Angebote eingeholt von Polstereien und habe einfach nur gesagt, von den 7 Sitzen, die meine Couch hat, möchte ich gerne 3 schön aufpolstern, nämlich die, wo ich am meisten gesessen habe. Und die, können, die sieht man ja. Und jetzt könnt ihr ja mal raten, wie teuer das wäre. Teurer, das hängt vom Material ab. Das ist so ein bisschen wie, wenn du eine Couch kaufst. Also du gehst in ein Möbelgeschäft, da hast du dann so einen Ausstellungsraum. Deswegen sind es ja immer so eine riesen Dinger, 5 Etagen oder so, irgendwie 2.000, 3.000 Quadratmeter. Ja, und dann steht da eine Couch und dann steht da auch ein Preis dran und denkst so, das ist ja geil. So, und dann liegt auf der Couch noch so ein Musterheftchen mit verschiedenen möglichen Bezügen. Mhm. Genau, das kann Kunstleder, echtes Leder oder verschiedene Stoffe sein in unterschiedlichsten Farben, kennt man. So, das Problem ist, der Preis gilt natürlich nur für die Konfiguration, die dort steht, was meistens eine der günstigeren ist. Und dann gehst du hin und sagst, ja, hier dieses himmelblaue Echtleder, das hätte ich gerne, das ist ein super Preis. Ja, das kostet dann mal 1.500 Euro extra. Ich sag 2.000 Euro. Nee, also die Polsterei wollte 600 Euro plus 200 Euro, wenn sie es selber abholen und wieder nach Hause bringen. Könnt ihr hier machen. Das klingt ja fast fair. Ja, also ich hatte da überhaupt keine Vorstellung, muss ich sagen. Aber wenn man natürlich die Preise für eine neue Couch sieht, dann ist das schon eigentlich gar nicht so verkehrt. Wird dann tatsächlich nur die Oberfläche quasi erneuert oder der Unterbau auch? Also du hast ja das Holzgestell, dann hast du dann meistens noch Schaumstoff drin oder vielleicht sogar noch irgendwelche Federn. Genau, also das, was du sagst, nicht das Holz, sondern wirklich das, wie das geschaffen ist unten. Also der Federkern, das würde neu gemacht werden. Und der Stoff ist gar nicht mal das Problem. Aber das würden die natürlich auch machen. Ne? Stark. Bloß dafür müsste man natürlich die ganze Couch wahrscheinlich neu beziehen lassen, weil du musst ja exakt den gleichen Stoff finden, sonst hast du ja Farbunterschiede. Ja, ja, also reden wir nur davon, dass du zwei von den 7 Sitzen ausbessern lässt. Richtig, das wäre eigentlich. Da ist es schon ganz anders jetzt wieder, ne? Ganz anderes Verhältnis vom Preis. Ja, vom Preis her auch. Absolut. Dann sind die 600 Euro dann doch nicht mehr so günstig. Genau. Also und deswegen, ich muss mich auch nochmal bei ein paar Freunden bedanken, die da mit shoppen waren. Und das war cool, die Unterstützung zu haben. Ich werde zum ersten Mal auch seine eine Gardinenstange waren haben. Nach einer halben Stunde drei geteilt. Du wurdest also beraten, ja? Ja, genau. Auch von einem weiblichen Part, die sich sehr darüber gefreut hat. Mal mit ihren Hut in den Ring werfen zu dürfen. Richtig, richtig. Ja, ja, nee, das war endlich schon ganz gut. Endlich hört mal ein Mann auf mich, wenn ich was vorschlage zum Thema Bezüge Na, oder was weiß, Teppich was, oder was ihr Mann dazu sagt. Naja, aber auf jeden Fall, also das wird cool. Natürlich sind die Lieferzeiten ein bisschen lang, ne? Das heißt, im Juni wird es ein bisschen spärlich sein in meinem Wohnzimmer, aber Anfang Juli da. Sei froh, dass du ja nicht das Bad neu machen lässt. Stell mal vor, du kannst 2 Wochen lang nicht scheißen. Das wäre blöd. Dixi-Klo unten. Ja, machen so Leute. Die mieten sich dann ein Disney-Klo. Ein Disney-Klo? Wird Tag und Nacht bewacht von Mickey Mouse. Richtig. Nein, also ich freue mich riesig drauf. War ein Projekt, was ich schon seit Corona vor mich hergeschoben habe. Ja, seit Folge 34, glaube ich. Richtig, ne? Genau. Und jetzt in Folge 164. Bam! Na? Ja, 130 Folgen, ihr wisst Bescheid, das sind ungefähr, jetzt kommt René wieder, wie viele Jahre? 130 Folgen, das ist total easy, es sind kommt der Mathe-Experte, überlegt gerade. Es sind fast 5 Jahre. Es sind zwischen 5 und 6 Jahren, das ist absolut richtig. Aber ich gebe mal das Wort weiter an René, weil der hat ja auch 2 tolle Wochen hoffentlich erlebt. Ich hatte 2 wahnsinnig tolle Wochen. Zwei das wahnsinnig klingt jetzt so ein bisschen Wochen. Ironisch. Nee, wirklich. Ja? Meine Naturschutzinitiative nimmt voll Fahrt auf. Webseite steht. Verlinken wir definitiv in den Shownotes. Wollen wir das? Natürlich. Natürlich wollen wir das. Ja. Ich habe es schon gesehen. Gespräche laufen, Projekte laufen an. Ja, alles wunderbar. Und schläfst du jetzt besser mit deiner Ehrenamtskarte? Auf meiner Ehrenamtskarte. Da kommen wir gleich nochmal zu im Zuge der Hausaufgaben. Ah, genau. Okay. Zwei Sachen, die ich im Zuge dieser Naturschutzinitiative erlebt habe, sind berichtenswert. Aha. Also berichtenswert deswegen, weil sie interessante Sachen beinhalten. Das eine ist, wir hatten ja Nistkästen gebaut und ich hatte einen nicht fertig bekommen. Und weil ich nicht über Werkzeug und Material verfüge, bin ich mit meinen Holzplatten, die schon zurechtgesägt und vorbereitet waren, zu einem Repair-Café gegangen. Mhm. Interessante Geschichte, kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt es in fast jedem Stadtbezirk. Ja. Ist leider nicht immer verzeichnet, weil das Repair-Café, in dem ich war, das gibt es auf den Repair-Café-Webseiten nicht. Mhm. Aber egal, lohnt sich zu gucken. Ein Geheimtipp. Definitiv. Gut zuhören. Stift und Zettel bereithalten. Das, oder die Shownotes lesen. Das Geile ist, vielleicht verlinken wir es da, aber ist ja in meiner Ecke wohnt ja keiner, der uns hört. Abwarten, Junge, abwarten. Die kritische Masse von 1000 Abonnenten ist bald erreicht. Wir wissen ja auch, dass Leute außerhalb Berlins zuhören und auch da gibt es Repair-Cafés. Das Prinzip ist denkbar einfach. Meist wird sowas gefördert durch Senat, durch die Kommune oder was auch immer. Ganz genau. Und ich war, wie gesagt, mit meinen Holzbrettern da, habe gesagt, hier, das muss ich zusammenschrauben, Anleitung habe ich auch dabei. Und dann hat er nicht gesagt, gib mal her, ich mach das, sondern dann hat er gesagt, gehst du rein, links stehen ganz viele Schrauben, kannst du dir einen Bohrer nehmen, wenn du brauchst. Mhm. Ja, und dann saß ich da und hatte alles Material der Welt zur Verfügung, was man benötigt, um ein Auto zu bauen oder irgendwas anderes Großes. Einen Helikopter. Ja, und in dem Fall habe ich halt nur einen Nistkasten zusammengeschraubt und auch Berührungspunkte mit einer Flex gehabt. Das ist, was ich sehr gefährlich finde. Zehn Finger, es ist nichts passiert. Brennscheibe. Ja, ich hatte nämlich Schrauben, die etwas in den Kasten reinstanden und damit sich die darin nistenden Tiere nicht verletzen, wollte ich es mit der Flex so ein bisschen runterschleifen irgendwie. Wegflexen. Ja, ist natürlich ein Anfängerfehler. Ja, aber so eine Schleifmaschine, eine Flex ist ja zum Schneiden, ne? Das ist mit so einer Schneiden und Schleifen. Ja, genau. Und ich sag mal so, man muss schon selber das Sicherheitswissen mitbringen. Zwar wird da geguckt auch, aber es war cool. Also wie gesagt, da waren ganz viele Leute, die haben Fahrräder repariert. Und zwar sowas wie hier, wenn der Reifen eiert, dass man Speichen begradigt. Die haben so Geräte da, wo du den Fahrradreifen, den ausgebauten, reinmachst. Das ist schon fortgeschritten, dann drehst du und dann siehst du, oh, hier eiert's. Dann nimmst du den Speichendreher und korrigierst das. Also sehr, sehr gut ausgestattet. Und mehrfach die Woche auch für arbeitendes Publikum. Also war eine super Sache. Repair-Café. Okay. Sollte es, wie gesagt, überall geben und finde ich mega cool. Reparieren statt wegschmeißen. Ja, auf jeden Fall. Ein geiler Trend. Ja. Wer Nachhaltigkeit, wer Nachhaltigkeit nicht nur aus dem Lexikon oder dem Duden kennt, für den ist das auf jeden Fall ein guter Tipp. Irgendeinen Scheiß hat man mit Sicherheit zu Hause rumzulegen, wo man sagt, also eigentlich ist es noch zu gut zum Wegschmeißen, aber irgendwas funktioniert daran nicht. Keine Ahnung was. Geht man ins Repair-Café, wird dort auch beraten. Ja, auf auch die Idee muss man. Und elektronischen Sachen. Ja, man muss halt auf die Idee kommen und man muss eben dann auch diesen Weg aufwenden. Hm. Und ich sag mal, es hat jetzt nichts gekostet. Nur den Weg dorthin, aber den kann man ja bezahlen. Ja, ja, und die zweite Sache, die im Zuge dieser Naturgeschichte aufgekommen ist, ich war auf einer Vogeltour gewesen, so ein Vogelspaziergang mit den Vögeln. Von einem Ornithologen geführt. Hm? Sehr, sehr Stefan, früh. Vogeltour, nicht Vögeltour. Ja, nicht irgendwas durch St. Pauli oder so. Ach so. Diese Busreise-Idee lasse ich dir. Nee, und zwar... 7.30 Uhr ging es los, also sehr, sehr zeitig. Ich hatte auch nur eine halbe Stunde hingebraucht mit dem Fahrrad. Von daher hieß es sehr früh aufstehen. Aber ich habe den Weg auf mich genommen, weil ich ja auch plane, sowas selber durchzuführen, mal zu gucken, wie andere es machen. Okay. Und weil die Chance bestand, einen Pirol zu sehen. Ein Pirol? Das klingt, als ob das ein hierzulande selten zu beobachtender Vogel wäre. Dachte ich auch, also er ist selten zu beobachten, obwohl er knallegelb ist. Gern mal im Internet nachgucken, wie so ein Pirol aussieht. Wie macht der überhaupt? Pirol. Ich bin der Herr Pirol. Ich bin der Herr Pirol. Der hat so ein, wirklich so ein flötendes Pfeifen. Also es war so krass, diesen Vogel so stark zu hören, dass gehört, okay, sowas hast du nicht gehört. Okay. Und dann haben wir ihn gesucht mit den Augen und wir haben ihn tatsächlich entdeckt. Und das andere Highlight war ein Kuckuck. Man kennt ihn nur vom Hören. Hm. Wie macht der Kuckuck? Und ich habe ihn tatsächlich mit eigenen Augen gesehen. Das war eine Aktion. Cool. Also wir haben wirklich, ich glaube, bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde diesen Kuckuck gesucht, nach Gehör halt, ne? Und wir standen unter dem Baum, wo er drauf saß und wir haben geguckt und diese geguckt. Diese Drecksviecher haben so eine und gute Tarnfarbe. Und wir haben ihn gesehen. Also ja, das waren so die Highlights. Ja, dreistündige Tour. Cool. Hat Spaß gemacht. Kann man mal machen. Kann man viel entdecken dann in seinem Kiez oder, nee, war nicht direkt in deinem Kiez. Doch, war Marienfelder Feldmark. Ja. Genau, ja. Das ist ja also war unmittelbar viel Natur. Kiez. Ja. Ja, das waren die einige der vielen Erlebnisse. Genau. Den Rest erspare ich euch. Es waren schon die Rosinen, die rausgepickt. Ja, die Rosinen rausgepickt, ja. Ja, schön. Highlight ist auf jeden Fall die Webseite und ich sage euch, es läuft wirklich mit dieser Naturschutzinitiative. Ich bin sehr begeistert. Mhm. Und wenn, weil das so einfach geht, werde ich wahrscheinlich dann als nächstes irgendwie einen Staat gründen. Aha. Und mich zum König ernennen. Wer alter war das Reichsbürger. Wer war das gewesen? Ist der Name von dem Typen? Fitzek. Ich dachte erst, sie meinen Sebastian Fitzek, der sich hier... Ein anderer Fitzek. Ja, hast du es auch gehört in den Medien? Irgendein Typ, der sich irgendwo eine Region genommen hat, da zum König erklärt hat? Ja, der haben sie jetzt haben sie hops genommen, ne? Ja, genau. Fitzek genau. heißt ja, ne? Aber es ist nicht der Sebastian Fitzek, der... Fitzek können ja mehrere Leute heißen, ne? Wahrscheinlich. Fitzek. Ich wüsste nicht, dass das erlaubt ist. Ich gucke mal Fitzek König, ob es den Wikipedia-Eintrag also, das noch kann gibt. Das kann nur eingeben. König von Deutschland. Peter Fitzek. Siehst du? Der Peter. Peter Fitzek aus Wittenberg. Mhm. Beschäftigt die Justiz, ja, also. Na, mehr Werbung brauchen wir für den dann nicht machen. Das ist dann doch nicht so einfach, ja. Ja. Gut. Hausaufgaben. Oder hatten Fragen. Wir Hausaufgaben auch? Gibt es Fragen? Bis hierhin. Gibt es Fragen bis hierhin? Willst du irgendwelche Fragen? Interviewanfragen. Was wird Nein. das hier? Meine Güte. Okay. Marc ist zufrieden, das ist schön. Dann ganz ja. kurz zu den Hausaufgaben, die können wir im Sprint durchlaufen. Okay. Thema Nordreportage. Ah ja, du hast empfohlen, Einsatz für die Bahn. Ja. Ich habe natürlich sofort in der Mediathek gesucht, Nordreportage, habe den Kanal gefunden, den Kanal oder die Playlist, habe die fast alle durchgeguckt, da war nichts. Doch. Habe aber dann nochmal geguckt und habe über im Einsatz für die Bahn, ja. darüber muss man suchen, und dann kommt Nordreportage und jetzt kommt der Hammer. Ich gucke die erste Folge an. Handelt auf dem Hauptbahnhof Hannover. Ja, genau. Ist ja deine Ja, pass auf, jetzt kommt's. Ich sehe den Polizisten und sage, die Situation habe ich erlebt. Ja? Da bin du ich warst gerade aus dem, dabei? Da bin ich aus dem ICE gestiegen und da habe ich mir noch gedacht, ich bin von Berlin nach Hannover gefahren, steige aus dem ICE, sehe ein fettes Kamerateam an der Zugtür, hole gerade jemanden raus und ich denke nur so, oh, das ist bestimmt Nordreportage, werde ich bestimmt irgendwann mal sehen. Ja, siehst du, ne? So klein ist die Welt. Und es war, ich habe mich, glaube ich, sogar in der Spiegelung des Zuges gesehen. Nee, das hätte ich gesehen. Das hätte ich gesehen. Das ist so, also man erahnt, wollt dass ein ihr Mensch mich und die Zuhörer nochmal abholen, worum es sich genau handelt? Ja, ich stehe die Zuhörer, gerade völlig ja, die auf dem Zuhörer waren letzte Woche mit dabei, die haben die erstmal Empfehlung. Erstmal waren sie vor 14 Tagen mit dabei. Und dann gibt es außerdem noch Zuhörer, die letzte Folge nicht gehört haben. Also, ja, davon müssen wir ausgehen. Also was ich leite nochmal ein. Ja, Stefan hatte bitte. Die Nordreportage im Einsatz für die Bahn empfohlen. Ja. Warum? Was ist das? Das ging nur darum, was kann man Sinnvolles gucken? Streaming-Tipps. Ja, Streaming-Tipps waren es. Die so. Nordreportage ist ein bekanntes, out of nothing. Ein bekanntes Dokumentationsformat des Norddeutschen Rundfunks, ja. NDR. Aha. Sehr beliebt. Und in meinem Freundeskreis ist das auf jeden Fall immer ein Begriff, die Nordreportage. Sehr geile Reportagen, ja. sehr schöne okay, Einblicke. Also wie funktioniert die Müllabfuhr? Genau. Ah, okay. Also nur so Alltagsthemen als Reportage beleuchtet. Genau. Mit begleitet quasi. Okay. Sehr spannend. Und da gab es eine Vierteiler. Längere Serie, die heißt Im Einsatz für die Bahn, die wie gesagt in der Mediathek nur über Im Einsatz für die Bahn zu finden ist. Mhm. Und meine Lieblingsstelle, außer der, wo ich dabei war, war natürlich, wo die Zugchefin sagte zu einer, die ist mit einem Regio-Ticket ICE gefahren und sie sagte zu der, sie bleiben jetzt bis Göttingen hier drin sitzen, das ist mein Zug, ich kann das entscheiden. Genau. Fand ich auch cool. Ja, fand ich gut. Ja. Ja. Gut, das dazu. Ein Satz, den jeder gerne mal sagen würde. Genau. Das ist mein Zug, das kann ich entscheiden. Ja. Richtig. Und sie war mega cool, weil sie macht so lustige Ansagen. Ja. Guckt euch an, ist ganz interessant. Ihr führt so ein aufregendes Leben, alle anderes beide. Thema war gewesen, ich hatte behauptet, dass im Zuge des Ehrenamtsblocks, den wir hatten ein bisschen über Ehrenamt gesprochen, sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das was Tolles ist. Ja. Und ich hatte behauptet oder vermutet, dass Dirk Perschau, der Equipment-Guy von den Eisbären Berlin, dass der ehrenamtlich unterwegs ist und wollte den so als Paradebeispiel nehmen, wie weit man kommen kann. Stefan macht einen Strich bei RTW. Wir, Marc guckt irritiert. Wir notieren die Anzahl Alarmfahrten. Ich sehe gerade Stefan und ja, jetzt kann er es doch notieren, weil er hat die ganze Zeit mit dem Kugelschreiber rumgefummelt da und er schrob nicht. Genau. Stöft. Also der Dirk Perschau, der Equipment Guy, ist kein Ehrenamtler. Der ist Angestellter. Der ist offenbar angestellt, aber auch im Ehrenamt kann man es so weit bringen wie er. Also ich bleibe weiter dabei, wenn ihr an die Seitenlinie eines Fußball, Eishockey, Basketball oder sonst was spielt wollt, im Ehrenamt ist das überhaupt kein Thema. Sehr gut. Und wir haben ja den lebenden Beweis hier, Stefan, der regelmäßig am Volleyballfeldrand sitzt. Ja, du hast neulich einen Ball abbekommen. Was habe ich? Einen Ball abbekommen. Ich? Das ist doch, ist der gar nicht dir auf den Tisch gestellt? Erzähl Stefan sowas nicht, der wüsste das. Der glaubt das nachher. Hast du nicht den Ball abbekommen? Der Regietisch hat doch den Ball abbekommen. Ich dachte, du wärst dabei gewesen. Ach so, ja, da war ich auch dabei. Das war in Königs Wusterhausen bei den Netzhoppers. Ja, die sind sowieso ziemlich gefährlich. Die hauen auch auf alles rauf, was sie in der Luft. Ja. Okay, weiter geht's. Ehrenamtskarte hatten wir auch als Thema. Ich hatte gesagt, dass es eine Ehrenamts-App gibt. Das stimmt auch. Ja. Aber die ist leider noch nicht für Berlin, sondern nur für Brandenburg nutzbar. Aber Für Marc und alle, die letzte Woche nicht zugehört haben, Ehrenamtsmitglieder bekommen Benefits. Nee, Quatsch. Inhaber der Ehrenamtskarte bekommen Benefits, sowas wie Vergünstigungen. Ja. Und das ist unter der Vorlage des Ehrenamts, der Ehrenamtskarte möglich. Wie man die Ehrenamtskarte bekommt, das werden wir jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Genau, da haben wir schon zweimal drüber gesprochen. Detail. Genau. Ja. Und in Brandenburg ist man so fortschrittlich, dass man da mit einer App das offenbar dann in Anspruch nehmen kann. Oder irgendwie so. Aber Berlin ist dran, das wird demnächst auch möglich sein. So, und letzte Hausaufgabe oder Richtigstellung. Wir haben letztens berichtet, dass die Mohrenstraße umbenannt wird. Da war Marc sogar dabei, das liegt schon etwas länger zurück. Wir haben uns das anders überlegt. Wir deklarieren das jetzt zum April-Scherz. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Wir sind noch nicht drauf reingefallen. Diese Meldung ist kompletter Humbug. Ja. Okay, für einige unter uns war das schon klar. Ja. Niemand hat mich darauf aufmerksam gemacht. Alle haben wohlwollend genickt, als ich das beim letzten Mal berichtet habe und mich darüber gewundert habe, wie wohl die Ansage klingen wird von diesem elendig langen Namen. Und einer von euch beiden hat auch die Hausaufgabe mit dem Duschen offensichtlich erledigt. Ich war duschen. Dem Duschen? Ja. Also René hat geduscht, alles klar, schön, weil René ist ja hier für die Hausaufgaben zuständig, alles klar. Ich bemerke, dass hier irgendjemand einen Duft versprüht. Oh, das bin ich nicht. Das muss einer von euch beiden sein. Duft? Das riecht wie eine offene Douglas-Filiale. Das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, aber es hat so ein bisschen den Hauch von Machtgevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde, falls ihr mir folgen könnt. Soll ich mal meine Achseln hochmachen, dann kannst du mal riechen. Also ich bin es, glaube ich. Ist ja egal, wir sind ja hier nicht alleine. Also genau, da sind ja viele Gäste. Aber die anderen Leute sind... Es kommt ja auch weiter weg. Ich kann das auch, aber es ist der Duft vom Klo. Na, das ist aber ein leckerer Duft. Es gibt niemanden, der hier Rosenblätter scheißt. So viel kann ich mal sagen. Genau. Gut. Es duftet nicht nach Einhorn. Das zu den Hausaufgaben. Hausaufgabe für nächstes Mal, Stefan. Nicht duschen, nicht einsprühen, keiner von uns. Alles klar, verstanden. Ein bisschen weniger einfach nur. Ja. Ich habe nichts gemacht. Ihr wisst ja, in der Dosis liegt das Gift. Ja. Vor allen Dingen sagt es der hier raucht die ganze Zeit. Ich rauche nicht. Hey, du dürftest vorhin aber. Nein, damit haben wir auch mal schon mal. Wir haben schon mal den Beleg, dass Tabakgenuss nicht den Geruchssinn beeinflusst. Und wir können uns auch auf die Wespe, nicht negativ. Wir können uns auch die auf die Wespe hinterm Mark. Warum mag die Wespe dich? Ja, warum denn nicht? Na, vielleicht. Nimm dir doch mal ein Beispiel dran, René. Weil er einen Garten hat. Achso, die hat gemerkt, dass du einen Garten hast. Ja, wahrscheinlich. Jeder darf doch ein Haus haben. Pass auf, die schmuggelt sich, kommt ihr mit dir mit. Kommt schon das zweite Blaulicht. So. Ist jetzt aber Polizei. Okay, wir notieren kurz das zweite Blaulicht, die zweite Alarmfahrt, um festzustellen, was das für ein Fahrzeug ist. Nein, Stefan, wir notierst einfach PLZ. PLZ? Ich buchstabiere. Ich muss erst mal sehen, ob es auch ein Polizeiauto ist. Aber ihr könnt ja schon mal weitermachen. Ja, was sind es wir? Es war zu leise. Wollen weg. Wir in die Themen übergehen? Ja, natürlich. Du hast tolle Themen angekündigt, René. Ganz tolle. Hast du auch was, Marc? Nee, ich habe nichts. Okay, pass auf, dann habe ich ein gutes Thema. Marc ist nur ganz. Sidekick. Betrifft uns alle. Ich bin jetzt gespannt. Wahrscheinlich bin ich nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der sich regelmäßig darüber wundert, dass Pakete unter dem Fußableger liegen. Weiß nicht, kennst du das auch mal? Hast du schon mal beobachtet, dass DHL-Paket... Ich kenne es eigentlich hauptsächlich aus Filmfunk und Fernsehen, ist mir selber noch nicht passiert. Okay, passiert mir, erstens, weil ich nicht so große Fußmatten habe. Okay. Das ist denen egal. Und wir eine funktionierende Hausgemeinschaft haben, das heißt, wenn einer der Mieter nicht da ist, dann wird das bei einem anderen abgegeben. Das funktioniert vollautomatisch mittlerweile. Mhm. Und das ist dann auch da in Gebrauch, was du dir bestellst? Nein, das wäre ja eine Unverschämtheit. Da würde ich die Leute verklagen, teeren, federn, vierteilen. Dort erschießen, wo das Wasser am tiefsten ist und dann mit der Forke im Anschlag vom Hof jagen. Selbstredend. Okay. Gut, also dem einen oder anderen ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass Pakete vor der Tür liegen. Und mich hatte gewundert, warum das möglich ist, ob das mit Faulheit zu tun hat. Aber es gibt offenbar eine Regelung. Jetzt und bin diese ich Regelung besagt, Seit 2021 ist sie schon in Kraft. Wenn der Abstand, wenn der Abstellort benannt ist, das kann man ja in der DHL-App machen, ne? Ja. Dann braucht der Paketbote nicht zu klingeln. Mhm. Deswegen keinen Abstellort angeben. Genau. Und schon seit November 2020, also schon ein Jahr vorher, war es wohl so, wenn was zu groß für den Kasten ist, für den Briefkasten, dann kann der DHL-Bote es einfach an den Ablageort ablegen, ohne zu klingeln. Naja, aber das ist ja so ein bisschen unrealistisch, ne? Ich meine, man hat einen Briefkasten für Briefe, nicht für Pakete. Also ja, gut, aber ja Amazon-Pakete sind ja heutzutage auch schmal. Ich weiß, wir sprechen von Päckchen. Ja, ja, aber was DHL schickt ja nun alles, was Amazon bringt. Hm? Da sind auch mal flache Sachen dabei. Wenn du zum Beispiel deine CD-Rohlinge bestellst. Ja, die kannst du doch. Die passen locker im Briefkasten. Naja. Ja, da schmeißen die da auch rein. Ja, eben. Es passt. Aber die Regel war eben vorher schon, ist es größer als der Briefkasten zulässt, dann kann es an den Ablageort gelegt werden, ohne zu klingeln. Ja, aber wo ist dann jetzt, also ich denke, du würdest ja auch darauf hinaus, dass seit Mai auch eine neue Regelung gilt. Nee, die kenne ich noch nicht. Ich wollte erstmal, also für mich war erstaunlich, weil das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, wenn du einen Ablageort hinterlegt hast bei DHL, dann klingelt der Paketbote nicht. Wenn du also der Meinung bist, ja, schon okay, wenn er es vor die Tür legt und du hast es so notiert, dann kommt er und legt es vor die Tür, fertig. Mhm. Ja. Aber jetzt kommt noch ein Hack ganz kurz, bevor deine Mai-Sache kommt. Wenn man aber möchte, dass er trotzdem klingelt, kann man das und sollte man wahrscheinlich auch zusätzlich in der App mit angeben. Genau. Und jetzt kommt das Wichtigste, der Empfänger trägt das Risiko. Das bedeutet, wenn du einen Ablageort angibst und dein Paket liegt da nicht, dann ist das erstmal dein Problem. Ja, Verzeihung, das sagt mir schon der gesunde Menschenverstand. Ich kann ihm ja nicht sagen, ja, legen Sie das mal vor die Tür und dann, wie soll denn die DHL dafür haften? Ne, du weißt, was denn beim Ablageort? Legen Sie es mir jetzt auf den Küchentisch? Du hast Nein, ja du hast mit dem Thema angefangen und du hast das ins Spiel gebracht, dass du den DHL erlaubst, dass es vor deine Tür legen dürfen. Ich finde diese das ist doch klar. Ich versuche nach einem sinnvollen Anwendungsfall für so eine Regelung zu. Nein, aber ist denn da. Werfen Sie mir es aufs Dach oder was? Also, es wäre immer ein sinnvoller Anwendungsfall, wenn diese Angabe von dir immer nur einmalig gelten würde. Also für jedes Paket oder Päckchen individuell. Aber so wie du es geschildert hast, gebe ich das einmal an und dann gilt das immer. Und deswegen klingelt der auch nicht mehr. Aber und da ist der Pferdefuß. Gibt es denn einen Ablageort, der Sinn macht? Weil mir fällt kein sinnvoller Ablageort ein, wo nicht irgendjemand rankommt. Ja, natürlich. Seit du gibt's hast ein Loch den im Fußboden. Nein, Packstation. Ja, eine Packstation ist wieder was anderes, weil das ist ein gesonderter Zustellort. Ja. Es ist ein anderer Zustellort. Aber es ist kein Ablageort. Ablageort ist wirklich an deinem Zustellort. Genau. Du kannst sagen, Ablage legen Sie es mir auf die Veranda. Genau, das ist ein klassischer Fall. Oder es gibt ja auch mittlerweile, kennt man wahrscheinlich aus Filmen, dass du es im Kofferraum irgendwo hinterlegst, wenn du da irgendwie einen Code oder irgendwas hast. Ne? Manche haben ja auch ein smartes Türschloss und sagen, hier, geben Sie den Code ein und dann stellen Sie das macht es dahinter. Siehst du, jetzt hast du gerade was Sinnvolles geliefert. Also wenn ich sage, Ablageort, PIN ist 324, das hört sich für mich Könnte ich mir vorstellen, an. Ja. Die vierte Zahl des vierstelligen PINs sage ich Ihnen, sobald Sie vor der Tür sind und geklingelt haben. Genau, also eins muss ich auch mal sagen, also ich habe öfter den Fall, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel sehe, die Lieferung kommt heute und ich bin nicht da, dass ich die an Nachbarn weiterleite. Da hat man ja früher einen Zettel an die Tür unten gemacht, Paket für bla bla bla, bitte da abgeben. Ist auch eine sehr beliebte Masche. So heute macht man das auch in der App, ne? Und das funktioniert bei DHL super. Selbst wenn du es ein paar Minuten vorher machst, kommt das noch dann beim Nachbarn an. Ja. Bei Amazon funktioniert es nicht immer, weil weiß nicht warum, ne? Aber da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und worauf ich hinaus sollte, Mai. Im Prinzip das, was du erzählt hast, ja. ging ja jetzt auch Anfang Mai durch die Medien, dass das diese Neuerung ist, dass die Paketboten die Pakete irgendwo ablegen und gar nicht mehr klingeln. Das aber ist diese halt Regelung gibt es seit 2021. Ja, das sind wieder die deutschen Medien, die bringen alles durcheinander. Ja. Und letztendlich, du hast es ja gesagt, du musst einen Ablageort definieren, dann... Musst du nicht. Naja, also dann müssen die nicht klingeln. Es sei denn, du nutzt die Option, vor Zustellung klingeln heißt die Option. Ja, klar. Ne? Aber zum Beispiel meine Eltern haben neulich, da hat der DHL-Bote geklingelt und dann haben sie nicht mehr gehört von dem und dann sind sie runtergegangen und da hat er einfach ein großes Paket einfach in den Briefkasten gestellt. Ja. Und die haben keine App oder sonst was, die haben nichts definiert. Also ich glaube, das ist das, was so ein bisschen gerade auch durch die Medien geht, dass das alles durcheinander gebracht wird. Vielleicht und ist auch schon das Sommerloch. Ja, ich habe übrigens das Thema, was zu groß ist für den Kasten, kommt in den Ablageort. Was zu groß ist, ist glaube ich auch so ein bisschen Auslegungssache. Ja. Ich hatte schon Pakete im Briefkasten, die guckten mit über 2/3 aus dem Kasten das raus. Das passiert auch, ja. Von der Außenseite wohlgemerkt. Ja. Schön greifbar. Ja, aber gut, dass sie das andere Ende schön reingestopft haben, weil man konnte es gar nicht ohne weiteres. Also von der Innenseite sowieso nicht rausziehen und von der Außenseite war auch nur mit etwas. Das ist, also ich sag mal, da gibt es verschiedene Paketboote. Ne? Manche sind vorsichtig, manchen ist es egal, die knallen es da rein. Ich habe bei Amazon mal erlebt, dass die dann irgendwie checken, was da drin ist. Und wenn die sehen, es ist was Weiches, ein Shirt oder sowas, dann knüllen die das schon rein. Ja. Aber natürlich bei bestimmten Sachen muss man da vorsichtig sein. Beim privaten Versand, also wenn man selber DHL-Päckchen verschickt, kann ich empfehlen, einfach vorsichtig zerbrechlich aufzuschreiben. Weil den normalen Menschen triggert das schon und es hat ja rechtlich keine Bedeutung. Hm. Also er könnte es rein theoretisch trotzdem werfen. Also eine Sonderbehandlung ist dem dann nicht zugesichert, aber es triggert den einen oder anderen möglicherweise. Was ich auch lustig finde, achtet ihr auf die Zeichen auf den Paketen eigentlich immer? Auf welche Zeichen? Schriftzeichen nehme ich an. Gibt ja zum Beispiel Zeichen für die Seite, wo unten und oben ist. Gibt es ja auch bei manchen Paketen. Ist mir egal, das ist ein Viereck. Naja, nee, das kann schon eine Auswirkung haben. Fand ich auch witzig. Manchen schon das gehabt. Ich glaube, das ist eins von diesen Phänomenen, die völlig unbekannt sind, aber durchaus in der Verpackungsindustrie berechtigterweise erfunden wurden. Ja. Ja, macht ja bei bestimmten Sachen Sinn. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen... Nur dann wundert ihr euch jetzt auch nicht mehr, das ist schon seit über seit 4 Jahren ist das schon so, dass der DHL-Bote nicht klingeln muss. Ihr wisst jetzt wann und warum. Und für den Ablageort noch ein Tipp. Kamera. Ne? Also wenn man schon einen Ablageort hat, links neben dem Müllplatz, dann vielleicht einfach noch eine Kamera dahin. Aber brauche ich euch nicht erklären. Ihr habt bei dem nächsten Haus, das ihr euch bauen lasst, werdet ihr bitte berücksichtigen, eine Kamera installieren zu lassen. Ja, ja, zumindest für den Paketablageort. Alle anderen müssen zusehen, wie sie klarkommen. Mindert die Diebstahlgefahr, habe ich gelesen. Ja, ungefähr 1,5%. Dann aber bei Päckchen, kennt ihr diese Masche? Wenn man ein Paket bekommt, was gar nicht für einen gedacht ist? Habe ich auch gehört. Ist nicht für einen gedacht? Du kriegst ein Paket und es ist gar nicht für dich gedacht und du nimmst es an. Ja. Also es ist an dich adressiert. Und dann kommt jemand und holt und es ab. Dann kommt jemand und sagt, hier wurde ein Päckchen für mich abgegeben und dann sagst du völlig irritiert, ja okay, und gibst ihm das Päckchen. Ja, und die 2 iPhones, die dann da drin waren und noch auf Rechnung bezahlt werden müssen, die hängen dir an. Wie kann das sein? Nee, das habe ich nicht. Weil einfach, du bestellst was auf dem Fremden. Das ist keine Anleitung, sondern eine Warnung. Ich habe es ja nicht bestellt. Jemand bestellt auf deine Adresse und schreibt vielleicht noch einen Zusatznamen irgendwie dazu, um dann zu sagen, guck mal, das ist für mich gewesen. Also genau, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das hatten wir auch schon mal erlebt bei Bekannten. Krass. Es klappt natürlich bei älteren Herrschaften. Ne? Und zwar war das so, da hat jemand was auf den Namen bestellt von der Person. Auf Rechnung dann wohlgemerkt, ne? Genau, auf Rechnung, bietet sich ja an. Ist ganz wichtig. Genau, naja, oder die haben halt die Zahlungsdaten von dem, kann ja auch sein, aber auf Rechnung ist natürlich am einfachsten, ne? Gibst die Adresse an, das wird geliefert, der Mann ist nicht da, also wird es beim Nachbarn abgegeben und sobald die sehen, okay, das ist angekommen, gehen die zu dem Nachbarn und sagen, ah, hier wurde doch was abgegeben für uns. Und dann auch eine Masche, ja. Ist ein bisschen anders, aber ja. Und nach demselben Prinzip ist natürlich in großen Wohnhäusern sehr populär, wo viel Anonymität herrscht unter den Nachbarn. Ja. Da ist die Chance natürlich viel größer, sowas zu erreichen. Aber mit welcher oder nach welcher Rechtsgrundlage kann ich als derjenige, der das Paket annimmt, dafür haftbar gemacht werden? Na, ganz einfach, pass auf, wir spielen es mal durch. Ich bin jetzt mal der Kriminelle. Ja, bitte. Ich bestelle jetzt, ich spaziere durch die Straßen und sehe an einer Haustür dein Namensschild. Sehe, du wohnst hier, das ist dein Name, schwarze Hausnummer, ist ja dann kein Ding mehr. Jetzt gehe ich zu Amazon und bestelle auf deinen Namen. Nein, das kannst du nicht. Du kannst nur an meine Adresse liefern lassen, aber nicht auf meinen Namen bestellen. Naja, dann melde ich einen Account an und gebe da an, ich sei der, ich habe da deine Adresse. Ja, Genau. Aber mit der Adresse kommst du doch nicht weit. Aber natürlich. Kann mich doch anmelden. Ganz aber nicht nur mit der Adresse. Du musst doch viel mehr personenbezogene Daten angeben, wie E-Mail-Adresse und so weiter. Vornamen denke ich mir aus. Nachname steht genau. Am Klingelschild. Genau. Mhm. E-Mail-Adresse nehme ich eine Wegwerfadresse oder keine Ahnung, melde irgendwo bei Google eine an. Ist ja auch wurscht. Ja, dazu könnte jetzt noch kommen. Die Adresse wird nicht authentifiziert. Okay. Also wenn es Profis sind, haben die vielleicht einen Account gehackt von jemandem. Oder sind jetzt in einem anderen Konto drin und bestellen es jetzt an eine neue Lieferadresse. Na? Das könnte sein. Also der Clou liegt ja darin, man lässt es so aussehen. Wir reden jetzt ja auch nicht unbedingt von Amazon, sondern vielleicht von irgendwelchen anderen Shops, ne? Die jetzt vielleicht nicht so ein großes Sicherheits... Ja. Das waren guter Punkt. Bei der Person waren es ganz viele damals. Und dann bestelle ich halt als du und dann sehe ich, wann es bei dir ankommt und dann sagst du, hey, ich habe doch gar nichts bestellt, von der Firma schon gar nicht. Mhm. Bist aber erstmal, also nimmst es wahrscheinlich erstmal an und ich weiß ja, wann das Päckchen zugestellt wird, weil ich eine E-Mail bekomme, klingel bei dir, kommst du dir hoch, sage, sorry, da ist irgendwas jetzt wird es mysteriös, ne, weil ich muss jetzt irgendwas ausdenken, warum bei dir ein Päckchen abgegeben wurde für mich, aber weil allein, aber dass ich weiß, Namen. Allein, dass ich weiß, dass es bei dir ist, ne, da muss ich dich ein bisschen überrumpeln und das ist das. Ich habe einen Zettel gekriegt. Da lag beim Zettel bei mir im Briefkasten, dass das Paket für mich bei dir abgegeben wurde. Den Zettel habe ich schon weggeschmissen. Ja, auf jeden Fall richtige Handlungsweise ist, erstmal Dinge nicht einfach so rausgeben, weil vor allen Dingen nicht ohne Quittung. Sehr gut. Naja, oder aber ich habe ja gesagt, bei mir im Haus wäre das kein Problem, weil wir eine funktionierende Hausgemeinschaft haben. Sprich, ich kenne alle. Ne? Das sind nur ein paar Mietparteien, die kenne ich alle vom Sehen her. Ja. Also nicht an Unbekannte rausgeben. Nichts an Unbekannte rausgeben, genau. Deswegen Bestellbetrug am besten mit Geschäften machen. Ja, oder Bestellbetrug am besten gar nicht machen. Dass man es in Geschäft liefern lässt. Also oder gar nicht machen, richtig, weil ich sage das im Namen von uns dreien, wir hassen Kriminelle. Ja, genau, sowas wollen wir gar nicht, aber ich kann noch ein bisschen... Wir werden hier jeden Trick ausplaudern, der uns zu Ohren kommt. Ja, wir haben auch schon über Fake-Shops gesprochen und so. Nein, aber ich kann noch ein bisschen ergänzen von dem Fall damals. Also es waren mehrere Shops betroffen, ne? Das hat eine Weile funktioniert und es war halt ein älterer Herr und der war dann irgendwann so verzweifelt. Er musste das ja dann irgendwann auch zurückschicken, weil ja auch manches direkt bei ihm abgegeben wurde und er hat es gar nicht bestellt gehabt. Ne? Und wir haben das dann natürlich dann aufgeklärt, haben die Firmen angeschrieben und viele haben gesagt, ja okay, so eine Masche ist uns bekannt, kriegst das Geld zurück und schickt es aber an uns zurück. Und er wollte natürlich auch eine Anzeige bei der Polizei aufgeben. Ja. Und zunächst war es so, dass er die gar nicht aufgeben durfte, weil ihm ist ja kein finanzieller Schaden entstanden. Die Polizei wird erst tätig, wenn etwas passiert. So ist es. Ne? Die gehen nicht präventiv vor. Ja. Und das war auch so ein bisschen nicht zu verstehen, warum das so ist. Gerade deswegen, in der Verzweiflung. Kommen Sie mit, hier passiert gleich eine Schlägerei. Genau. Hier wird bestimmt gleich was passieren. Ja. Also, Vorsicht ist immer ganz gut. Aber wenn wir schon mal beim Thema DHL sind, Stefan liebt Überleitungen. Wir haben zum Thema DHL letztes Mal ein... Ratespiel gehabt. Oh, das jetzt schon, Firmenratespiel. Sehr geil. Das Firmenratespiel. Und natürlich wollte ich dir den Weg ebnen. Ah, du bist so toll, René. Weil ich auch sehr gespannt bin und Marc auch. Wir haben schon in unserem Podcast-internen WhatsApp-Chat uns richtig gefreut darauf, was heute passieren wird. Na, ich habe für den Start habe ich mal was rausgesucht. Also, und da kommt der Paketbote. Rollert hier durch den Schuh mit seiner Sackkarre. Er kann halt noch mal kurz herkommen. Päckchen für Julius Wagner. Wie funktioniert das Spiel? Ja, das Spiel ist ganz einfach. Und zwar habe ich, ich habe die Witzseite aufgemacht. Das ist falsch. Wir sind noch zu früh. Nein, das Firmenspiel funktioniert ganz einfach. Ich nenne euch einen Firmennamen und ihr versucht zu erraten, warum die Firma so heißt oder was hinter dem Namen steckt. Ah, okay. Jetzt erinnert sich Marc bestimmt. Ja. So. Ich mich nicht, aber ich habe das Prinzip verstanden. Ich habe gerade jemanden auf dem Fahrrad fahren sehen mit nacktem Oberkörper. Ja, ich auch. Ich auch. Schreib auf, nackter Oberkörper, Einstrich. Ja. NKT, Einstrich. So, komm, nein, lass es. Ja, okay, wir lassen es. Okay, also, wir können ja nochmal mit dem damaligen anfangen, mit DHL. Dauert halt länger. Was das mit DHL war? Ja, DHL waren die Namen eine der Personen, die daran beteiligt waren, amerikanisches Dieter, Unternehmen. Dieter, Heinrich und Ludwig. Ja. Das waren die Nachnamen. Richtig. Und warte, lass die Leute das selber anhören. Podcast-Folge wird in den Shownotes verlinkt. Können wir machen, genau. Das sind nämlich die Nachnamen. Berlin-podcast.de. Erst die Stadt. Und dann das Ding. Richtig. So, dann machen wir das nächste. Ist auch recht einfach. Adidas. Das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja, das weiß ich natürlich. Mag auch. Dann? Adidas und Puma. Ja, aber die beiden Brüder. Richtig. Und aber wie heißen die Leute? Oder wie, warum Adidas? Adidas kann man herleiten. Adi? Ja. Adidasler. Rudolf und Adi Dassler. No. Deswegen auch nicht Adolf, Puma, sondern Ruma. Adolf Adi Dassler, genau. Ne? Adolf Spitzname Adi Dassler. Ja. So, weiteres einfaches Beispiel ist Aldi wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und? Alfred Lidl. Aldi, warte mal. Heißen die nicht Aldi mit Nachnamen? Die kennt man, die Brüder, oder? Ich glaube auch, dass die Aldi heißen direkt heißen. Nee, fast. Ich glaube das auch nicht. Also man nennt sie die Aldi-Brüder. Das war jetzt eine doppelte Verneinung. Also wofür steht denn Aldi? Stefan, naja, für, überlegen wir gerade. Für einen Lebensmittel-Discounter. Alles lecker. Albrecht-Discount. Dafür steht Aldi. Albrecht-Discount. Die Albrecht-Brüder, nicht richtig, die Aldi-Brüder. Genau, ne? Ja, Karl und genau. Theo Albrecht. Aldi-Discount. Dann kommen wir zu Lidl. Lidl habe ich hier nicht in meiner Liste. Oh. Bei Lidl kann man übrigens bald auch mit der App Pfandbons dingsen. Okay. Die haben eine tolle IT-Abteilung. Offenbar. Ja, das stimmt. Sehr fortschrittlich. Jetzt kommt mal ein Unternehmen, eine Marke, die wir alle kennen und täglich benutzen in unserem Browser. Google. Das ist absolute Lüge. Wofür steht Google oder warum heißt es Google? Benutze kein Google. Nee? Google? Nein. Google ist eine Eins mit unendlich vielen Nullen, also mit mega vielen Nullen. Und zwar ein Google sagt ist... unser Mathe-Genie. Ja. Die Geschichte hast du ja ausgehört. Jetzt deine Variante? Ich keine Ahnung. Ich dachte, Google. Das wäre ein Kunstwort. Nee, ist kein Kunstwort. Es ist eine Eins mit ganz vielen Nullen. Genau, ist die Abwandlung des mathematischen Begriffs Gogol. Eine Eins mit 100 Nullen. Mit 100 Nullen? 100 Nullen. Ja. Also eine Zentillion. Noch nicht. Ich weiß nicht, heißt das so? 100 Nullen sind... Ach ja, Cent. Cent sind 100. Französisch? Hey, mathematisch eine Zehntelmillion? Nein, nicht Zehntelmillion, sondern eine Zentillion. Zentille. Eine Eins mit 100 Nullen. Okay. Ja, das könnte mir jetzt auch eine Fantastillion sein, aber weiß ich nicht. Wie heißt dann eine Eins mit einer Null? Das ist eine Zehn. Ja. Ich dachte, da gibt es auch so einen Begriff für Dezillion oder eine Eins mit René. Okay, gut, alles klar. Weiter. Gut. Lego. Ja, ich weiß es. Ja, wirklich? Ich halte mich zurück. Wirklich? Marc weiß es nicht. Nein. Lego ist dänisch. Ja. Mhm. Und das ist ein Verb. Und bedeutet das, spielen genau. Oder bauen. Spielen. Spielen, okay. René kriegt einen Anruf gerade. Hier blitzt es. Ja, ich werde tyrannisiert, aber geblitzt. So ist es, wenn man Initiativen startet. Dann kriegt ständig das Telefon. Naja, nicht ganz. Also Lego ist die Kombination aus zwei Wörtern, nämlich Leg und Gott. Also Gott. Gott, spiel das. Spiel gut heißt das. Spiel gut. Genau, ne? Das ist die genaue Sache. Interessant. Habt ihr denn eine Firma oder eine Marke, wo ihr mal wissen wollt, wofür die steht? Vielleicht habe ich die auf meiner Liste. Nö. Nee? Nein, das ist selbstverständlich. Ja? Gibt es so viele. BYD. Ja, das fand ich das krass ist doch und das geil. Japanische, ist ein Auto, Quatsch, ist chinesische Auto. Chinesischer ne? E-Autohersteller, genau. Build Your Dreams. Ja, mega. Ach so. Ach so, wusstest du wirklich nicht? Nee, wusste ich nicht. Ja, und so? Richtig geil, das ist doch eher Build Your Dreams. Marc hat keine Fußball-EM geguckt. Mega. Das war einer der wichtigsten Sponsoren, das haben wir ja ständig gezeigt. Aha. Und ich habe die Autos auch durch Berlin fahren sehen. Das war krass. Schöne Wagen, muss man sagen. Aha. Ja. Build Your Dreams, dafür steht BYD, genau. Was haben wir denn noch Schönes hier? Ja, Sony. Wofür steht denn Sony? Oh. Sony, japanisch. Es ist was Japanisches, nee. Definitiv. Ja. Es ist eine japanische Firma, aber das Wort hat nichts mit Japanisch zu tun. Nein. Also ich dachte auch, das ist ein Kunstwort. Nee. Also das steht offensichtlich da steckt das lateinische Wort Sonus drin. Und Sonus steht für? Hören. Ton. Ton. Ja, Sonusboxen. Und dem englischen Wort Sony. Bitte? Sony, S-O-N-N-Y. Das, was du meinst, ist Sunny. Nee, hier steht U. Sony mit O. Ja, und was soll das heißen? Was es heißt, kann ich dir nicht sagen. Aber daher kommt Sonus und Sony. Da lege ich mich mal aus dem Fenster und sage, es gibt kein englisches Wort, was Sonny heißt. Es gibt nur Sunny. Oh, und das Mann, heißt, nee, muss ich wieder raus auf Hause. Bin ich gespannt. Das kann sein, dass es falsch hier notiert ist. Schon mal zur Info. Sonos Sunny. In Folge 165 erfahrt ihr, was hinter dem Begriff Sony wirklich steckt. Okay. Dann haben wir natürlich noch den ewigen Konkurrenten von Sony, den es leider nicht mehr gibt. Ich glaube, wir wurden von Sony direkt geschluckt. Oder war das nicht so, dass das die preiswerte Variante bei Sony war? Nämlich die Firma Aiwa. Aiwa, die kennt man Aiwa auch, ja. Das stimmt. Habe ich aber nicht auf meiner Liste. Das ist Sony, das stimmt. Also entweder wurden die von Sony irgendwann geschluckt oder Sony hat unter der Marke Aiwa quasi, also in der zweite Wahl will ich jetzt nicht sagen, aber eben etwas niederpreisigere Sachen angeboten. Sehr verbreitet anderes Segment. In der Musikindustrie, ne? Man erinnere sich an Epiphone als Billigmarke für Gibson oder Fender und Squier, also Fender die teure Marke, Squier die günstige und so ist es mit einigen Gerätschaften. Die produzieren dann halt in China für mit weniger Qualität. Hab noch was ganz Einfaches, Hewlett-Packard. Hewlett-Packard. Ja, das ist nun tatsächlich zusammengesetzt aus den Nachnamen der beiden Gründer, nehme ich an. Hewlett und Packard. Absolut richtig. Bill Hewlett und Dave Packard. Ja. Ey, darf ich noch einen IBM. International Business Machines. Ich möchte noch einen ganz einfachen dazwischen schieben. Ja. Den kennt jeder, aber ich finde die Geschichte mal so witzig. Haribo. Ja, steht ja auch. Ja, das ja, kennt ja, man. Ja. Haribo, ich krieg's nicht mehr zusammen. Wo es herkommt, dann weiß man es wahrscheinlich. Das ist Harry Riegel, so richtig. Heißt der Gründer. Aus Bonn. Ja, ja, Haribo. Und jetzt kommt die witzige Geschichte dazu. Und zwar habe ich meine Doku gesehen und da erzählte der Marketingchef folgende Geschichte. Und zwar ging es um den Slogan, Haribo macht Kinder froh. Mhm, er erzählte, wo dieser Slogan herkam. Und zwar war es so, früher gab es noch so fahrende Marketeers, also Marketingleute, die halt von Firma zu Firma gefahren sind und offenbar dann irgendwas Schönes im Gepäck hatten. Und dann kam so ein Marketeer zum Haribo-Chef, also zu Harry Riegel, und sagte dann wohl, ey, ich habe einen guten Slogan für deine Firma. Und dann sagte Harry Riegel so, sag mal. Und er, nee, erst 50 Mark. Und er, hier hast 50 Mark. Mhm. Und sag mal, Haribo macht Kinder froh. Das ist die Geschichte. Knaller. Und den zweiten Teil Knaller. Hat Haribo selber, die Marketing-Eigenabteilung, die Haribo-eigene Marketing-Abteilung. So, ja, dazu hat, ist jetzt die zweite den zweiten Stufe. Teil macht Kinder froh selber. Und das hat zur bestimmt 50. Gruppenerweiterung. Ah ja, hat das bestimmt hat, 5 Millionen gekostet. Wahrscheinlich hat es eher 50 bis 500. 1000 gekostet, ja. Ja. Die Story hast du schon mal erzählt mit Haribo, fand ich immer sehr spannend. Die hast du nicht vergessen. So, daran habt ihr jetzt auch messen können, wie lange ihr schon dabei seid. Richtig. Na. Okay, zum Abschluss der heutigen Raterunde, ja. 51 Minuten, ey, wir sind noch gar nicht beim Hauptthema. Locker, genau. Dann gleich. Ein letztes ist Nokia. Wir kennen das alle. Ja, Nokia aus Finnland. Ja. Mobilfunkhersteller der ersten Stunde, hätte ich beinahe gesagt. Kein Auto, kein Kia. Ja. Wo? Genau. Das Nokia. Würde passen. Genau. Warum heißt es Nokia? I don't know. Oder heißt es Nokia? Nokia, ja, irgendwie so. Nokia. Keine Ahnung, aber da würde ich mal vermuten, dass es ein finnischer Begriff ist. Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin raus. Es ist einfach ganz einfach. Die Stadt heißt so. In Finnland. Die Stadt. Ja. Sie haben eine Stadt, die Nokia heißt? Ja. Krass. Die haben ihre Firma nach der Stadt benannt, in der sie gegründet haben. Schlau. Dann haue ich noch einen raus aus der Musikbranche, und zwar Roland. Ja. Hersteller von Musikinstrumenten. Genau. Richtig, Synthesizer hauptsächlich. Aus also elektronische. Land? Aus welchem Land? Roland. Nicht sagen. Da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar Deutschland, Großbritannien, USA. Ich tippe auf Deutschland. Genau, das würde jeder sagen, aber es ist tatsächlich Japan. Oh, und die Henne. Das Ding ist, die Japaner haben sehr schlau gedacht. Die haben überlegt, wie können wir den Namen so gestalten, dass er in vielen Ländern aussprechbar ist. Ja. Und da sieht man den Pragmatismus der Asiaten. Ja. Das haben die bei vielen Firmennamen gemacht. Möglicherweise, ja. Aber heißt sie in Japan auch Roland oder haben die dann einen anderen Namen? Nee, der ist auch Roland. Okay. Ja, spannend. Wird aber nur anders ausgesprochen. Ist genauso, wenn man... Oh nein. Das ist, warte mal, irgendein anderer... Nee, ich überlege gerade, komm nicht drauf. Egal, leicht auszusprechen, fertig. Bums, okay. Aus, Ende. Ja, weitere Firmen dann in der nächsten Folge. Da gibt es ja Tausende in der ganzen Welt. Also, sehr gut. Da finden wir noch schöne Sachen. Schalten Sie auch in 14 Tagen wieder ein, wenn Sie Stefan sagen hören, jetzt kommen wieder Firmen. Genau, dann geht es zum Beispiel um Amazon. Bin gespannt. Ja, sehr schön, freue ich mich schon drauf. Ja. Ist ja amazing, das Thema. So, bevor, jetzt kommen wir zu Auto und Verkehr, bevor wir wieder den nächsten Cliffhanger hier platzieren, der dann nicht wahr wird. Wie angekündigt in der letzten Folge, heute das Thema Auto und Verkehr. Mhm. Ich habe endlich die Führerscheinprüfung, die theoretische, nachgeholt. Wie viele Fehlerpunkte? Ja. Nein, und zwar vor 2 oder 3 Folgen, wir verlinken es wie gewohnt in Shownotes, haben Stefan und Marc bereits den Führerschein oder diese Theorieprüfung online auf der Süddeutschen Zeitung nochmal gemacht. Und wir können an der Stelle gerne sagen, ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, ich hatte irgendwie... Ich kann jetzt nur schätzen, ich glaube, ich hatte 21 Fehlerpunkte und du 28 oder so. Ja, 25 oder so, ja. Er seid ja bei der knallhart durchgefallen. Ja, na, absolut. Ja. Sang und klanglos. Oder? Also erstmal die schlechte Nachricht. Auch. Die schlechte Nachricht, ich bin natürlich auch durchgefallen. Ja, klar. Weil nach Stefans Aussage betrifft das ja 40% der Führerscheinbesitzer. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ersten Fragen, also ich war bis zur Hälfte durch und dachte, Alter, wo ist denn hier das Problem? Ne? Ja. Weil es war wirklich Kindergarten. Und nur als Tipp, falls ihr die Prüfung vor euch habt, immer auf Nummer sicher gehen. Also wenn die Frage ist, welche Gefahr besteht an einer Kreuzung und da ist irgendwas, es könnte ein Baum vom Himmel fallen oder so, ein Kreuz machen, es ist alles möglich. Ja. Ich habe aber nicht ganz so viele Fehlerpunkte wie ihr gehabt. Ich habe 4 Fragen falsch beantwortet und habe 11 Fehlerpunkte. Damit wärst du auch durchgefallen. Wie viel muss man? Ich glaube, ich habe gehört 10, aber das ist 10? Nur ein Gerücht. Ja, muss ich mal gucken. Aber stand es nicht da, ob du durchgefallen bist? Es stand da, ich bin durchgefallen. Ja, okay. Das stand da, genau. Ja, schade. Aber wahrscheinlich knapp nur. Ja, ja du. Uiuiui, das wird teuer für uns drei. Aber für alle die, die jetzt sagen, ha, wäre mir nicht passiert und ich kenne jede Verkehrssituation, möchte ich euch jetzt mal mit einer Frage testen, weil ich mir unsicher war. Und zwar ist keine Fahrschulfrage, sondern eher eine Verkehrsrechtsfrage. Hm. Wenn ich auf einer Straße rechts abbiegen möchte, auf eine mehrspurige Straße, welche Spur muss ich nehmen? Die rechte. Was sagst du? Wenn du vom rechten Fahrstreifen abbiegst und es nur einen gibt? Eigentlich. Nein, es gibt in der Straße, in die er abbiegt, gibt es 2 Spuren. Ja, du kommst von und einer. Und du stehst in der Spur von, also in der Spur in der Straße, von der du kommst, stehst du in der rechten Spur. Genau. So, jetzt gibt es natürlich noch etwas, was du dabei unterschlagen hast, René, nämlich gibt es 2 Rechtsabbiegerspuren? Nein. Es gibt nur eine. Ja. So, nichtsdestoweniger ist, wenn du rechts abbiegst und dann auf der mittleren Spur, also nicht auf der ganz rechten Spur landest, ist es ein unerlaubter Spurwechsel, weil den musst du ja anzeigen eigentlich mit dem Blinker. Das kannst du beim Rechtsabbiegen aber nicht, weil du ja schon rechts blinkst. So, dann löse ich auf. Ich wette, da ist eine Falle drin, wenn René diese Frage stellt. Ich löse auf, genau, weil es ist nämlich, also ja, das würde der gesunde Menschenverstand so sehen. Jetzt werden die Situationen manchmal ein bisschen komplizierter. Die rechte Spur ist gleich zugeparkt. Ne? Mhm. Dann kommt einer von links, der auf der mittleren Spur fährt und geradeaus weiterfahren will. Die Wahrheit ist, du hast, wenn du abbiegst, freie Spurwahl. Das betrifft tatsächlich auch, und das kann gerne nochmal nachrecherchiert werden. Ich habe mich aber intensiv mit dem Thema beschäftigt. Gibt sogar 2022 wurde das von einem Gericht sogar bestätigt. Mhm. Beim Rechtsabbiegen hast du freie Spurwahl. Aber nur, wenn es eine Abbiegerspur ist. Genau, es sei denn, es gibt eine Spurführung. Ja. Ne? Ja, die dann direkt mit Strichen auf der Fahrbahn markiert sind. Ja, dann ist natürlich anders. Ja, aber okay, guter Punkt. Ja, das Ding ist, es sieht da wahrscheinlich über die Hälfte der Bevölkerung wird das anders sehen. Ich kam nämlich auch nur drauf, mir wurde von einer Situation berichtet, wo jemand rechts abgebogen ist mit der freien Spurwahl und von links kam jemand, der sich fürchterlich aufgeregt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, zu Recht, aber nee, nicht zu Recht. Mhm. Derjenige war genauso schlau wie ich. Aber jetzt sind wir schlauer. Biegt einfach ab, wohin ihr wollt. Aber wie gesagt, wenn man das spontan macht, ist es schon mal cool, so ein Quiz. Und da ist es, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn man durchfällt, weil vieles ist halt sehr theoretisch. Und jetzt habe ich noch ein Verkehrsthema, was mich völlig vom Sockel gehauen hat. Und gibt es in Niedersachsen eine Stadt namens Bohmte, die sich in der Innenstadt von Verkehrsflächen verabschiedet hat. Sehr gut. Eine hervorragende Idee. Also das Konzept dahinter ist Shared Place. Ja. Jeder darf hier sein. Gleichberechtigte Nutzung für Fußgänger, Fahrräder und Autos. Und in diesem Zug wurden abgebaut sämtliche Verkehrszeichen, sämtliche Straßenmarkierungen, sämtliche Bordsteinkanten. Was? Das ganze Ding hat 2,1 Millionen Euro gekostet, wurde zu einem Viertel von EU-Fördergeldern finanziert. Interessant. Und die also wie gesagt, das waren, ist jetzt nicht die ganze, es ist keine, wir reden nicht von Berlin oder so, wir Pilot, reden von, ne? 450 ja. Metern in Bomte, also so Innenstadt, 450 Meter Hauptstraße. Wie groß ist Bomte? Wie viele Einwohner? Weiß ich nicht. Stark befahren. Ist aber sehr berechtigt, weil ich glaube, das spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Kurz zu den... bei uns wäre das in Berlin die Bergmannstraße. Also da testen sie ja alle aus. Ja. Wichtige Information noch. In diesem Bereich gilt Parkverbot. Mhm. Weil das müsste ja so... das wäre nicht Halteverbot, nur Parkverbot. Nur Parkverbot. Genau. Okay. Ja. Und so die Vorteile, die sich daraus ergeben haben für Bomte, ist, dass sich die Aufenthalts- und Wohnqualität laut Anwohnern verbessert hat. Der Verkehrsfluss ist flüssiger geworden, also weniger Staus. Verringerte Luftverschmutzung und Lärmbelästigung. Weniger Unfälle mit Fußgängern. Dafür die ein oder andere Laterne mehr, die weggesäbelt wurde. Ja, keine Bordsteinkante. Ne? Mein Spielfeld ist unbegrenzt. Genau, und Kostenersparnis für Wartung, Instandhaltung, Kontrolle und Erneuerung von Verkehrszeichen. Aber hallo, nicht zu unterschätzen. Vorteile. Verkehrsschilder kosten Schweinegeld. Ja, 50 bis 250 Euro so ein Parkverbotsschild, ne, mit den ganzen Befestigungsmaterialien. Und das ist, Kosten, ich wollte gerade sagen, das sind nur die Materialkosten. Ja, ohne Montage, nehme ich an, aber gut. Genau, und knapp 80% der Leute schätzen das Konzept als Erfolg ein. Mhm. Natürlich gab es auch Probleme, die lagen eben größtenteils aber in den Unsicherheiten der Verkehrsteilnehmern. Also es gilt rechts für links. Ja, klar. Blindenleitsysteme wurden auch installiert, ne? Aber ansonsten... genau, schick mal hier ein paar blinde Leute dann über die Straße. Nee, ansonsten ist natürlich schon so, ne, dass man das gar nicht gewohnt ist, dieses Konzept. Ja, ja. Aber klingt erstmal total cool. Aber ja. Es sind ja nur 400 Meter gewesen, ne? Waren nur 450 Meter, genau. Und ja, ich denke... ist aber ein geiler Versuch, finde ich. Die Menge also, macht es nachher, ja. Weil ich glaube, in Berlin sind wir schon an der Stelle, wo wir sogar auch Verkehrszeichen für Fußgänger benötigen würden, weil so viele Fußgänger auf dem Wegen sind, sich wild kreuzen, stehen bleiben, in gegensätzliche Laufrichtung laufen. Auf ihr Handy gucken, nicht also nach vorne. Ich glaube, dieses Konzept steht und fällt auch ein bisschen mit der Anzahl an Teilnehmern. Ja. Ja. Bombte. Achso, kurz zum zeitlichen Horizont. 2004 geplant, 2007 durchgeführt, 2008 damals schon. Freigegeben. Okay. Ah, es geht seit auch mal 2008, zügig. Ja, seit 2008. Und das in Deutschland. Und es wurde wohl, ich habe mal geguckt, in Duisburg oder Düsseldorf wurde sowas auch gemacht und probiert. Aber gescheitert. Nee, ich glaube nicht gescheitert. Habe ich jetzt nichts weiter zu gelesen. Aber hat nicht den Verbreitungsgrad, den ich vermutet hätte. Mhm. Das Ausland kam auch gucken. Und hat darüber berichtet, weil es das Konzept sehr interessant fand. Und ich glaube, in Berlin wird das nicht funktionieren. Friedrichstraße ist für mich das Beispiel, was auf zwei, wie viel Meter waren das? 200? Wenn überhaupt, ja, 100 diese, Meter? Ja. Ach nee, da war ja verkehrsberuhigter Bereich, gar genau, kein Auto. Genau, da ging es ja um was anderes. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, dass wenn da draußen ein Stadtentwickler zuhört, gern mal mitnehmen und ausprobieren. Mhm. Ja, also eigentlich unvorstellbar, ne? Wenn man so... die Verkehrssituation, man sieht ja schon, wenn mal die Ampel kaputt ist und keiner regelt, was dann passiert. Ja, ja, wir haben gelernt, uns darauf zu verlassen. Ich glaube, wir sind es einfach nicht gewohnt. Ja, wir brauchen genau. diese... Ja. Das ist echt Wahnsinn. Wir sind so preußisch indoktriniert, diese Obrigkeitsgläubigkeit, die sich eben manifestiert in, naja, es gibt ja für alles Regeln, eben im Straßenverkehr, es gibt für alles ein Schild. Und alleine nur das prominente Beispiel, das Parken, die Regel dazu lautet, du darfst überall dort parken, wo es explizit erlaubt ist. Wo es nicht erlaubt ist. Wo es nicht verboten ist? Nein. Hä? Das ist der Trugschluss. Ach so. Es muss explizit erlaubt sein. Und dafür werden eben überall diese ganzen Scheißschilder irgendwie aufgebaut. Jede Menge, hätte man anders formulieren können. Vielleicht das auch umdrehen, dass man sagt, wir machen es einfach so, es darf überall geparkt werden, es sei denn, wir verbieten es hier. Hm. Vielleicht hätte man dann weniger Schilder gebraucht. Keine Ahnung, so ein bisschen gesunder Menschenverstand hätte vielleicht auch weitergeholfen. Es gibt ja immer Verkehrsschilder, bestimmte mit beiden Richtungen, ne? Also wie zum Beispiel ein Parkverbotsschild und ein Parken erlaubt Schild. Gibt es ja auch verschiedene Zeichen. Sehr schön sind immer die Parkverbotsschilder mit Zusatzschild. Ja. Nichts lieben ja offensichtlich die Bürokraten mehr als diese Zusatzschilder. Das heißt, du siehst das Schild und denkst so, alles klar, hast du gelesen, weißt du Bescheid, du siehst es ja auf einen Blick. Ja, und dann hast du da eben noch so ein Zusatzschild darunter, was manchmal größer ist als das eigentliche Verkehrsschild. Aber du musst das alles komplett. Du musst das alles komplett durchlesen, um das überhaupt zu erfassen. Das Schild will dir eine Geschichte erzählen. Richtig. Man hat ja auch schon vor Jahren festgestellt, dass die Schilderdichte in Deutschland so groß ist, dass du gar keine Chance mehr hast, die alle zu erfassen. Ja, das geht viel zu schnell. Was ich total grausam finde bei dieser ganzen Schildergeschichte, dass wir im digitalen Zeitalter leben, ja, und nicht erst seit gestern, und man auf einer Straße und vor allem Autobahn immer noch gucken oder wissen oder sich gemerkt haben muss, wie schnell man fahren darf. Dass das nicht möglich ist in der modernen... Also du fährst auf einem Autobahnabschnitt gerade und hast jetzt vielleicht mal nicht die ganze Zeit den Straßenrand gescannt, dann bist du manchmal in der Situation, dass du überlegst, scheiße, wie schnell darf ich hier eigentlich fahren? Ja, das stimmt. Und warum, ja, ist mir auch schon warum so gegangen. Kann eine Straße nicht einfach heutzutage das dem Auto irgendwie mitteilen? Also hast du ja mit Google manchmal den Service, dass in Google das angezeigt wird, aber auch da ist es so... so viel wie gebaut wird und sich ändert. Und ja, das ist nicht immer aktuell, ne? Ja. Aber du hast ja auch in den Autos Kennzeichenerkennung und die können ja auch nicht mehr alles wahrnehmen. Wir werden uns in 100 Jahren totlachen. Dass wenn wir nicht mal, mehr so digital rückständig sind. Dass wir mal Auto gefahren sind, die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt haben, um Verkehrszeichen zu suchen, um die Verkehrssituation erstmal zu ermitteln. Gefahren, überleg mal, du machst bei jeder Fahrt eine Lageermittlung. Ja, verrückt. Aber da kann ich auch noch was zum Thema Verkehr beitragen. Ich habe gerade auf dem Weg hierher in der U-Bahn, im U-Bahn-Fernsehen, stand eine Nachricht, dass Carsharing-Autos nur halb so viel fürs Parken in Berlin bezahlen. Das wurde jetzt verlängert bis Ende Parkplätzen 26. Die kriegen Mengenrabatt. Nein, ich weiß nicht. Gut, dass es gefördert wird. Ja, absolut. Die Idee dahinter ist, die Mobilitätswende zu fördern. Ja, genau. Und ich habe kurz gestockt und habe gesagt, das kann doch nicht sein oder vielleicht doch oder... Ja. Mein kleiner Beitrag zum Thema Verkehr ist, ein Kollege hinter mir sagt, kick mal an, jetzt haben sie es endlich hingekriegt. Ja, kick mal, ein Auto, was man dann so umbauen kann und dann, oder was sich selber umbaut und dann ist es auf einmal ein Flieger. Hat sich herausgestellt, war eigentlich mehr ein Flieger, was auf Knopfdruck sich dann zu einem Auto umbaut. Andersrum, ja. Okay, wann war also, das genau? Es war kein Senkrechtstarter zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass du auf der Autobahn fährst und denkst, boah, jetzt kommt hier ein Stau. Mhm. Und auf einmal, bupp, schaltest du die Düse an, startest senkrecht und machst dich dann mit dem Auto aus dem Stau. Das wäre geil. Nein, du brauchst tatsächlich eine Start- und Landebahn, weil es eben ja, wie ein Flugzeug sich verhält und nicht wie ein Helikopter. Bin ich der Einzige, der gerade verwirrt ist? Ja, René. Okay, kurze Antwort, dann ja. Belassen wir es dabei. Eine News hat Stefan natürlich noch aus BVG-Ecke. Wir sind ein bisschen spät dran mit der Meldung, weil der 1. Mai ist ja schon lange RTW Nummer 2. RTW Nummer 2, ich weiß auch. Also, neue Regeln in der BVG seit 1. Mai. Stefan, klär uns auf. Wir kennen es ja, René hat es öfter gemacht. Nein, nie. Er sieht noch ein paar Leute, die in die U-Bahn springen wollen, aber die U-Bahn hat schon das Abfahrtssignal eingeschaltet und er hält die Tür auf. Die Leute, geht ja auch in der S-Bahn, genau, René hat gerade den Dreiklang der S-Bahn, der alten S-Bahn nachgemacht. Das kostet Zeit zum einen und zum anderen fördert es die Häufigkeit von Türstörungen. Und von Unfällen mit Sicherheit auch. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich da schon verletzt haben, weil sie passiert auch. Die Hälfte der Leute, die Hälfte des Menschen draußen war. Genau, und der Hund war schon drin, also keine Ahnung. Sehr gefährlich auf jeden Fall, ne? Deswegen nochmal die Warnung. Wenn es klingelt, dann nicht mehr ein- oder aussteigen. Ja, die nächste kommt in der Regel in 5 Minuten. Es sei denn, die wohnt draußen in Wartenberg oder so. Genau. Aber dann habt ihr halt selber Schuld. Richtig. Ihr dann müsst ihr den Fehler finden. Genau. Ja, und das soll jetzt bestraft werden. Mit 50 Euro. An alle Hulks da draußen. Höflich sein kostet demnächst 50 Euro. So ist es. Ja. Na? Gut, haben wir es auch geklärt. Ja, sehr gut. Danke für die News. Wieder 50 Euro gespart. Ja. Stefan. Wie? Haben wir noch eine News? Nee, ich glaube, wenn der Marc hat schon auf die Uhr. Marc ist ja unser Zeitmesser. Wir sind bei 1:07. Ja. Also in Nettozeit, ne? Das heißt... Ich habe beim Start gemessen. Ah, ohne reingeschnittene Pullerpausen und ohne allem, was Stefan rausschneidet. Genau, weil Marc war ja dreimal auf Toilette. Ihr könnt das selber jetzt... Das ist natürlich üble Nachrede, du Penner. Wenn im Zeitzähler auf euren MP3-Playern jetzt nicht 1:07 steht, sondern viel, viel weniger, dann war Stefan am Werk und dann tut es mir leid, dass ihr die Hälfte... nicht mitbekommen habt. Genau. So ist das. Aber das heißt, wir gehen zur nächsten Rubrik über, wo die Leute ja schon sehnsüchtig drauf warten. Oder haben wir noch irgendeine spannende News für diese Folge? Von mir nicht. Von dir nicht? Ich habe alles rausgestrichen. Na, das ist ja Wahnsinn. Ja, von mir eigentlich auch nicht. umso mehr Witze kommen wir. Und damit kommen wir zu unserer letzten Rubrik, dem Witzbattle. Dem Witzbattle. Ich freue mich drauf. Ich habe wieder schöne Flachwitze, wenn die jetzt nicht weggeflogen wären fast. Wollt ihr das schöne oder Flachwitze? Beides. Schön flach. Ja. Schön flach. Na gut, dann fange ich an mit einem Flachwitz. Marc fängt an. Er lautet wie folgt. Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Sattelschlepper. Das ist natürlich ein Sattelschlepper. Und damit zu, ich hab's gleich, René. Genau, Muttertag ist zwar vorbei, aber trotzdem nochmal. Muttertag, reife Frauen warten auf deinen Anruf. Uiuiuiuiuiui. Warte mal, da bringe ich noch einen. Voll mein Humor. Der dazu passt. Im Rotlichtviertel hat neulich eine Dame 48 Stunden durchgearbeitet. Ist irgendwie total durchgeknallt, oder? Mann. Ja, ja, ja. Es sinkt für sie das Niveau. Wie nennt man ein Kondom mit Loch? Kinderüberraschung. Ah. Ja. Gut, dann wechseln wir jetzt mal ins wissenschaftliche Feld. Sehr gerne. Wusstet ihr, dass in Australien, die in Australien lebenden Antilopenkängurus höher springen können als ein durchschnittliches australisches Haus? Das liegt zum einen daran, dass das Känguru besonders starke Hinterbeine hat und an der Tatsache, dass Häuser nicht springen können. Macht Sinn, ja. Das ist ein hochwissenschaftlicher Beitrag gewesen von René. Danke. Der Schoft. Stopp. Freundchen, so nicht. Ja, ja. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge tatsächlich die Situation gehabt, dass du auf einen Witz von mir, so einen Zeitwitz, dazu passt auch erwähnt hast, aha, und wir dich übersprungen haben. War das so? Ja, mir war so. Aber ist egal. Nö, ich glaube nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Du hättest das gemerkt. Hier einen Chuck Norris-Witz habe ich. Wenn Chuck Norris ein Ei essen möchte, dann pellt er sich ein Huhn. Oh Gott. Und ich habe so einen ähnlichen Witz. Nee, jetzt bin ich aber dran. Also, ja. Was ist jetzt hier los? Du bist durcheinander. Ich? Nee, ihr habt du hast damit angefangen. Der Chef trommelt die Belegschaft zusammen. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen mitteilen, meine Frau bekommt in 6 Monaten ein Baby. Oh ja. Verlegenes Schweigen unter der Belegschaft. Schließlich räuspert sich der Prokurist und fragt, und, haben Sie schon einen Verdacht? super gut. Okay. Sehr gut. Dann passend dazu, egal wie voll die Kiste ist, Xavier kann immer noch was Naidu. Oh, Naidu. Ja. Naidu. Das ist ein schönes Niveau, ne? Übrigens, richtig kacke. Ja, ich habe gestern den ganzen Tag meinen Dachboden aufgeräumt. Und heute gucke ich auf mein Handy, ey. Da steht immer noch Speicher voll. Das ist eine Scheiße. Sehr gut. Wie wär's mit einem Bonuswitz? Yes, ja, absolut. Hören Sie mal hier, neuer Mitarbeiter. Sie kommen diese Woche schon zum 4. Mal zu spät. Was sagt Ihnen das? Na, dass Donnerstag ist. Ja. Falls dir heute noch niemand gesagt hat, wie hübsch du bist, viel Erfolg morgen. Leute, ja. Irgendwann kommt der Tag, wo eine Frau auf dich zugeht und sagt, er ist der Richtige. Ich hoffe nur, dass sie dann nicht mit der Polizei redet. Ja. Hätte auch die Weisheit sein können, oder? So, kommt noch ein, oder? Ja, einen habe ich noch. Ja. Zwei Blondinen unterhalten sich. Ein Witz, den man eigentlich heute gar nicht mehr erzählen darf. Aber egal. Zwei Blondinen unterhalten sich, sagt die eine. Ich habe gestern einen Schwangerschaftstest gemacht. Darauf die andere. Und? Waren die Fragen schwer? Mhm. Okay, ich habe auch einen Witz, den man eigentlich heute nicht mehr erzählen darf. Bei einer Geburt haben Frauen so starke Schmerzen, dass es ihnen beinahe möglich ist, nachzuempfinden, was Männer bei einer Erkältung durchstehen müssen. Mhm. Ja. Ich habe auch noch einen zum Schluss. Wo ist er? Ach, hier. Noch schnell einen runterholen. Dann gibt's Essen. Karl-Heinz, Flakschütze. Flakschütze. Und in dem Moment grüße ich Ausbilder Schmidt, denn ich habe Karten für sein Berlin-Programm gekauft. Ja, und Stefan sucht noch Begleitung. Nö. Ich freue mich drauf. Ja, viel Spaß. Ich freue mich auf deinen Bericht. Ja, hier im Podcast natürlich. War das natürlich eine freundliche Absage? Ja. Das war das Witzbattle. Dann freue ich mich da auch drauf. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Weisheit. Ja, ich habe noch eine Weisheit. Oh. Und zwar, Training ist die Chance, sich zu verbessern. Ah. Das ist ja aber mal weise. Ist das motivierend? Ja, ich ergänze. Schweiß fließt, wenn Muskeln weinen. Oh. Aber warum weinen Muskeln? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Das falsche Wort. Wann haben deine Muskeln zuletzt geweint? Müsste es nicht Schweiß fließen, Muskeln wachsen? In Muskeln arbeiten. Ja, aber ja, vermutlich sollte es so heißen, aber dann wäre es nicht lustig. Das ist richtig. Okay. Na gut. Na? Das okay. Thema Humor, René, in der nächsten, in wo der übernächsten der für Max und der darauf ja, genau. folgenden Woche. Ja, liebe Leute da draußen, ich fange mal an mit die Verabschiedung oder wie ich es gerne nenne, the Verabschiedung. The end. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ja, bitte auf Englisch. We see you soon. And we wish you a very nice Restwoche. Yes. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis in 2 Wochen, tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ey, es geht tatsächlich auch mit den Augen. Ich kann mit den Augen Ton machen. Ich glaube, ich mache mal so einen Volkshochschulkurs Audio Engineering. Da rauscht es nur und macht nur Lalü. Ich habe die Sicherheit, dass ich auf den Bildschirm gucken kann. Ist gut, du bist ja der Tonexperte. Ich bin der Toningenieur. Hast du denn wenigstens die Uhr mit? Den nee. Uhrwürfel? Der hat ja nichts mit. Hast du deinen Kopf mit? Ja. Nee, Uhr machen. Zeit machen wir heute aus dem Kopf. Dauert doch eh noch 3 Minuten, bis René nach vorne gelaufen und sich ein Essen bestellt hat. Nee, ich hole mir nichts zu essen heute. Ich hab dann dauert es noch 2,5 Minuten, bis Stefan nach vorne gelaufen ist, um sich eine Cola zu holen. Sagen wir haben aufgegessen. Komm, außerdem, wir machen hier kostenfrei. Wir sagen einfach, wir sind der Berlin-Podcast. Das muss doch reichen, oder? Kennen Sie uns nicht? Haben Sie unsere T-Shirts nicht gesehen? Genau. Sind Sie blind? In der U-Bahn an der Tür, wo ich aussteigen wollte, standen auch 2 junge Mädels. Und sie haben mich fotografiert. Jeder hat dann so voll auf meinen Bauch geguckt. Und auf deinen Bauch, nicht auf deine Brust. Das Logo ist ja auf der Brusthöhe. Ja, und hat sich gedacht, was für ein fetter Sack. Das kommt davon, wenn man es wäscht. Berühmte letzte Worte. Jetzt müsste die Aufnahme laufen. Okay, Aufnahme läuft. Kabel ist übrigens lang genug, du kannst ihn mit deiner Kippe auch an einen anderen Tisch setzen. Oh, sorry, wollte ich nicht mobben. Also. Das wird eine sehr lustige Sendung. Ja, ich glaube ja, auch. Endlich mal. Na gut. Ansonsten platzt auf meinem, der Mond in 1000 Metern Höhe. Auf meinem Zettel steht übrigens, der beginnt mit letzte Woche. Ich hoffe nicht, dass es die letzte Woche ist, aber. Aber eine mehr doppeldeutig verstehen. Gut. Ey, ist jedes Mal sehr. Wir quatschen die ganze Zeit und wissen am Ende nicht, worüber wir geredet haben. Ich mache Bombte. Bombte. Ja, Bombte? Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch einen coolen Witz, aber den wollte ich nicht erzählen. Der war zu hart wahrscheinlich. Als René bombte. Ja. Mein bester Freund hat neulich seinen Job als Arzt verloren, ne? Weil er dann mit einer Patientin geschlafen hat. Das ist traurig, ey. War so ein beknallter aber. Ey, den musst du ja voll wegpiepen. Überlass es der Fantasie der Leute, was da zum Lachen war. Entschuldigung, darf ich mein Paket hier abstellen? Passt vielleicht nicht zum Thema, aber ich kenne jemanden, der hat 6 Jahre keinen Verkehr gehabt. Bin jetzt gerade verwirrt. Weitergemacht. Ich dachte, ich wollte die ganze Zeit loslegen. Ich hast doch gesagt, ich soll nach ihm machen. Nein. Nach dir. Nein. Okay. Achso, das habe ich vorhin gesagt. Ja, stimmt. Ja. Okay, dann nochmal von vorne. Heute sagen wir euch, wo man sein Paket am besten abstellt. Und wo man es nur für Geld nicht mehr machen darf. Nee, das war scheiße. Entschuldigung, Sie dürfen Ihr Paket hier nicht abstellen. Warum? Ich habe das Deutschland-Ticket. Darf ich? Passt jetzt vielleicht nicht zum Thema, aber ich kenne jemanden, der hat 6 Jahre keinen Verkehr gehabt. Müssen wir normal machen wegen Blaulicht. Okay. Ihr wart aber gut. Ihr wart richtig, richtig gut. Schreibt mal, mach mal einen Strich. 3. Rettungswagen. Hier ist was los, ey. Entschuldigung, Sie dürfen Ihr Paket hier nicht abstellen. Normal. Entschuldigung, Sie dürfen Ihr Paket hier nicht abstellen. Warum? Nee, das war Quatsch. Entschuldigung, Sie dürfen Ihr Paket hier nicht abstellen. Warum? Ich habe auch eine Fahrkarte. Passt jetzt vielleicht nicht so zum Thema, aber ich kenne jemanden, der hat über 6 Jahre keinen Sex gehabt. Ah, fuck, falsch natürlich. Mann. Was ist heute los? Anfangen? Immer wegen dir, René. Hallo, hallo, hallo. Sie können hier nicht Ihr Paket abstellen. Na doch, ich habe auch eine Fahrkarte. Passt jetzt vielleicht nicht so zum Thema, aber ich kenne jemanden, der hat mehr als 6 Jahre keinen Verkehr gehabt. Oh Mann. Es wird Zeit, dass wir hier nach Hause gehen. Gut. Taxi. Taxi. Dann würde ich sagen, ein gutes Schlusswort. Wir beenden nun, die Sendung. Pack mal das Mikrofon weg, dann kannst bis du auch zum nächsten Papier, mal. Dein Papier da gut reindengeln. Tschüss. Tschüss.